Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute habe ich die große Freude, Ihnen Augustin Hadelich vorzustellen. Und zwar ist er ein junger deutsch-amerikanischer Violinspieler, ein Violinvirtuose, möchte ich sagen. Und ich habe ihn schon auf der Bühne erlebt, bei den Proben, und war sehr, sehr angetan. Und das werden Sie auch sein. Und nicht nur, dass Sie ihn auf diesem Kontinent in USA, in Florida erleben können, im November 2021, sondern er spielt im Dezember, wie er mir sagte, auch in Hamburg. Das heißt, wer dort Karten hat, kann ihn am anderen Ende der Welt auf dem Kontinent Europa begegnen. Und ich möchte Ihnen sagen, dass man natürlich viel liest über diejenigen, die man dann interviewt, und nie genau weiß, wie man einander begegnen wird. Und die Tür stand offen, seine Garderobe war hell erleuchtet, er war freundlich mit einem großen Lächeln, und so habe ich ihn auch die ganze Zeit erlebt während unseres Interviews. Und da vergisst man viele Fragen, die man vielleicht hätte, die in andere Richtungen gehen könnten und die Sie vielleicht im Internet schon über ihn gelesen haben. Aber ich kann Ihnen sagen, dass uns die Musik, die Kindheit, die Laufbahn eines Musikers immer am meisten interessiert, und er ist auf geradem Wege zum Ziel auf die Bühne, und das schon als kleines Kind, und zwar in einer Familie, die nicht eine Musikerfamilie war. Und er sagt selber dazu noch ein wenig mehr am Ende unseres Interviews, das kann eben sehr viel auch andere Wege gehen, zickzack gehen, ein bisschen auch in Richtung gehen, die man vielleicht in einer Musikerfamilie nicht genommen hätte, aber er hat dadurch sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, und die hat er mit auf die Bühne gebracht. Er ist heute ein ganz wunderbarer klassischer Musiker, und ich kann Ihnen nur sagen, mit einem Eifer, mit einer Intensität, mit einem Elan dabei, der wenigen zu eigen ist und immer nur den ganz Großen. Und deshalb sehe ich diesem mit 30er, kann man sagen, einen ganz tollen Weg noch weiternehmen. Also, unsere wunderbare Wikipedia-Seite sagt Ihnen ein bisschen etwas zu seinem Leben. Augustin Hadelich wurde 1984 als Sohn deutscher Eltern in Italien geboren und wuchs in Italien auf. Er begann mit 5 Jahren mit dem Geigenspiel. Zu seinen ersten Geigenlehrern gehörten erst sein Vater und später Uto Ugi. Christoph Poppen, Igor Osim und Norbert Breinin. Er hat allerdings in New York studiert und da hat er die Weltbesten erlebt, inklusive Perlman, wie er mir dann auch sagte, und hat natürlich ganz wunderbar an der Juilliard Schule studiert in New York und zwar bei Joel Smirnoff. Augustin Hadelich lebt seit 2004 in New York City und hat seit 2014 neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und dieses Erlebnis ist auch ein ganz besonderes. Ich kenne es selbst, denn ich bin auch eingebürgert und kann Ihnen sagen, dass das ein ganz großer Tag ist, einfach weil man sich dessen bewusst ist, dass man nun zu einem Land gehört, in dem man schon lange lebt. Und er lebt ja dort schon seit 2004 und hat es dann 2014, also wirklich nach 10 Jahren dann geschafft mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Er hat dazu seine Geige, seine Violine mitgebracht und hat America the Beautiful auf der Violine gespielt. Das passiert ganz, ganz selten und leider bei meiner eigenen Einbürgerung ist keiner mit der Violine aufgetaucht und da kann ich nur sagen, das ist ein wunderbares Dankeschön von Hadelich gewesen und das hat mich doch sehr beeindruckt, diese Idee, dass man sein Instrument mitbringt und sagt, hier bin ich und das ist das, was ich diesem Land schenke, nämlich mich und mein Talent. Als Solist arbeitete er mit allen wichtigen Orchestern Nordamerikas, unter anderem mit den Sinfonieorchestern von Boston, Chicago, Dallas, Houston, Minnesota, San Francisco, St. Louis und Toronto, mit der New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra und Cleveland Orchestra. In Europa konzertierte er unter anderem mit den Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, BBC Philharmonic, London Philharmonic, Royal Konzertgebau Orchestra, Dänisches Radiosymphonieorchester, Rotterdams Philharmonischen Orchester, Norwegisches Radioorchester, Finnisches Radioorchester, Spanisches Nationalorchester und mit den Rundfunkorchestern des WDR, HR, NDR und SWR, Mozarteum Orchester Salzburg, ORF Radiosymphonieorchester Wien und den Philharmonischen Orchestern in Dresden, Hamburg und München. Von 2019 bis 2022 ist er Associate Artist beim NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburg. Und dort, wie gesagt, wird er im Dezember 2021 wieder auftreten. Ein wunderbares Orchester, hat er vom NDR gesagt. Hadelichs Repertoire ist vielfältig. Er sagt, es ist schön und viel für Violine geschrieben worden. Er kann sich nicht beklagen. Wir können uns über den Vortrag nicht beklagen. Wir freuen uns darauf. Er spannt den Bogen von dem Standardrepertoire der Violinkonzerte, Beethoven, Brahms, Sibelius, Tschaikowski und viele mehr. Heute Abend ist es Prokofjew, das ich mir anhören werde und auch schon zum Teil von Ihnen gehört habe, bis zu zeitgenössischer Musik, zum Beispiel Violinkonzerte von Thomas Adès, Henri Dutilleux und Giorgi Ligeti. Oder Duo-Werke von Brad Dean, David Lang, Gyorki Kurtak, Tyru Takemitsu oder Bernd Alois Zimmermann. Er hat Preise und Auszeichnungen, da kann man natürlich viele nennen. Und da gehört zu Warner Music Prize 2015, Fellowship des Buretti Buitoni Trusts London, Avery Fisher Career Grant New York 2009. Und er hat einen internationalen Violinwettbewerb in Indianapolis 2006 gewonnen. Sonderpreise für die beste Interpretation von romantischem Konzert, klassischem Konzert, Beethoven-Sonate, romantischer, moderner Sonate, Bachwerk, zeitgenössischem Auftragswerk und für die beste Paganini-Caprice. Augustin Hadelich spielte auf der Ex-Kiesewetter Stradivari von 1723, einer Leihgabe von Clement und Karen Arison, durch die Stradivari Society in Chicago. Seit 2020 wird ihm durch den Tarisio Trust die Le Duc Guarneri del Gesù von 1744, die einst Eigentum von Henrik Severings war, zur Verfügung gestellt. Das ist immer eine Frage. So ein toller Künstler und was hat er für eine Geige? Ich weiß von einer Stradivarius, die aus Temperatur und aus vielen anderen Gründen in dem Kofferraum eines schönen Autos in einer Schweizer Tiefgarage gelagert wurde. Und was macht man mit so einer wunderbaren alten Violine? Man muss sie natürlich hegen und pflegen und es ist eine ganz große Ehre, sie spielen zu dürfen. Und eine Guarneri ist natürlich ein ganz fantastisches Instrument. Hadelich hat als Kind schon mit Klavier eigene für Geige und Klavier Werke nicht nur gespielt, sondern später auch komponiert. Man nennt ihn Wunderkind, weil er mit 12 Jahren bereits mit all diesen Dingen sehr versiert war. Und er wird uns zu dem Wort Wunderkind noch einiges sagen. Ich möchte Ihnen sagen, lesen Sie über ihn, aber vor allem hören Sie ihn. Er ist auf Wikipedia, er ist aber auch auf YouTube jede Menge Ausschnitte aus Konzerten zu hören. Und wenn Sie das große, große Glück haben, bitte, bitte hören Sie ihn auf der Bühne und unterstützen Sie klassische Orchester, die in den letzten 2 Jahren wirklich viel von zu Hause aus agiert haben, beziehungsweise mit halber Besetzung. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen im Jahre 2021, dass sie wieder in voller Größe, die Orchester, auf den Bühnen sind und dass die Solisten wieder reisen und auch in Ihre Gegend kommen, ganz bestimmt. Und dazu möchte ich Ihnen zu unserem Gespräch jetzt viel Freude wünschen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Augustin Hadelich sehr, sehr bedanken, dass er uns dieses Interview gewährt hat und auch, weil er es auf Deutsch gemacht hat. Denn ich habe ihm gesagt, die Sendung ist vorwiegend auf Deutsch, ob das denn möglich wäre. Und da hat er gesagt, selbstverständlich. Also, hier unser Gespräch, mein Gespräch, Susanne Nielsens Gespräch mit Augustin Hadelich. Und das war im November 2021. Und wir hören ihn dieses Wochenende hier live in Tampa Bay, Florida, im Westflorida. Und ich, wie gesagt, wünsche Ihnen viel Freude. Vielleicht schaffen Sie es ja, Karten für Hamburg zu bekommen, für die Elbphilharmonie. Mich würde dieses Haus, dieses wunderschöne neue Haus in Hamburg auch sehr interessieren. Noch war ich nicht dort. Ich darf Sie alle zum Kulturspiegel begrüßen. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich sitze hier in einem sehr schönen Umkleidezimmer wieder, nicht? Oder einer Backstage im Tampa Bay Performing Arts Center. Das heißt, es ist das Straz Center inzwischen. Und Augustin Hadelich ist ein wunderbarer Soloist, den ich eben als Violinist auf der Bühne gesehen habe. Sie sind sehr energetisch und Sie sprechen Deutsch. Wie schön. Sagen Sie mir etwas zu sich. Ich bin Augustin Hadelich. Ich bin ursprünglich Deutscher, allerdings in Italien aufgewachsen, weil meine Eltern waren beide Deutsche und deswegen ist Deutsch meine Muttersprache. Sie haben gesagt, Sie kamen aus dem Stuttgarter Raum, Ihre Eltern, ja? Genau. Die kamen aus Süddeutschland und deswegen, aber ich glaube, das hört man jetzt in meiner Sprache jetzt nicht so stark, den Einschlag, vielleicht ein bisschen Süddeutsch. Ich glaube, wenn man ins Ausland wechselt, dann spricht man eher Hochdeutsch. Vielleicht eher Hochdeutsch, Und der Dialekt verliert sich und man muss ja dann noch andere Sprachen sprechen. Sie müssen ja auch dann Italienisch und... Italienisch habe ich in der Schule gelernt und Englisch dann etwas später, als ich 11, 12 Jahre alt war. Ja, und dann bin ich mit 20 nach Amerika gegangen und habe in New York studiert und auch lange Zeit in New York gelebt. Und nicht nur New York, sondern Juilliard. Also wer das sagen kann, das sind die Besten. Ja. Das ist eine sehr gute Schule dort. Es war ein tolles Umfeld für mich, dort zu studieren. Und und ich liebe auch die Stadt New York sehr, sehr gerne. Und ich lebe jetzt mittlerweile in Connecticut, aber immer noch so in der Gegend so generell. Natürlich, man kommt in die Stadt und man tritt auch da auf, nehme ich an. Ja. Und ich freue mich immer, Deutsch zu sprechen. Mittlerweile spiele ich auch sehr oft in Konzerte in Deutschland, obwohl meine Karriere, das ist interessant, obwohl ich ja aus Deutscher bin, fing meine Karriere im Grunde genommen eigentlich in den USA an, weil ich hier studiert habe und die ersten Wettbewerbe und gewann und die ersten Erfolge hatte. Mittlerweile aber reise ich eigentlich relativ häufig nach Europa für Konzerte.